that you are a slave. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Früh aufstehen, zwei Kippen, zwei Kaffee. Von Schmerzen begleitet, Rücken, Knie und Nacken. Das einfach mal knacken und kurz entlassen. Alles verbunden mit Qual. Menschen machen sich verrückt wegen den Wahlen. Doch alles längst vorbestimmt, alles in Sack und Tüten. Egal wie der Spaß an der Macht heißt, Fakt ist, dass alle lügen. Aber wer bin ich schon, dass ich so einen Scheiß erzähl? Ich werd irgendwann durchdrehen und Geißeln nehmen. Ich gehöre nicht zur Gesellschaft, für mich gibt's keine Weltmacht. Alles was passiert ist sowieso nur das, was das Geld macht. Ich bin zu paranoid durchs Kissen. Die Menschheit will Kohle und Fixen. Mode, Lifestyle und Winkel, jeder für sich. Individuelles möchte gern Gesindel. Schließt eure Augen vor dem Schwindel. Ich bin auf der Flucht wie Richard Kimble. Oder bin ich doch nur ein Erwachsener mit dem naiven Geist eines Kindes? Ihr dürft euch bloß nicht mit euch selbst auseinandersetzen. Aus Angst, was ihr findet, Optimismus verschwindet. Ich bin der Sand im Gewinde, bei mir dreht sich nichts mehr. Das Volk voller leerer Gesichter. Wir brauchen mehr Konsum, mehr von den Sitcoms und mehr Cartoons. Hauptsache Ablenkung von dem, was sie tun. Es gibt so viele gute Dinge in der Welt, doch leider dreht sich viel zu oft nur ums verdammte Geld. Kontrolle und Macht, und es macht uns alle krank. Viren und Strahlung, keine Frage ob, sondern wann. Wann erwischt es den Nächsten, wann bin ich an der Reihe? Wahrscheinlich bald, doch solange tanze ich weiter aus der Reihe und fighte weiter gegen das innere Biest, das nur darauf wartet, dass ich die Gun gegen euch richte und schieße. Ihr holt das Geld aus deinen Taschen für die gottverdammten Steuern und den Dreck. Das Kapital ist das Einzige, was zählt, auch wenn sie dafür über Leichen gehen. Sei herzlich willkommen in diesem Scheiß System, wo du nur funktionieren sollst. Großkonzerne fusionieren, Materialismus über alles. Kapital, es wird verzockt, der Einzige, der reicher wird. Der Firmenboss, die Politiker lassen sich kaschmieren, so wie früh du deine Brote. Es geht nur um Gewinnquote, sie wird maximiert. Egal, ob du deinen Job verlierst, es findet sich ein neuer. Konsumiert sein Geld, kaufe teuer, das alles ist mir nicht geheuer. Und ich spiele dieses Spiel, ich mit kidnappe eine reiche Bitch und verlange dafür Lösegeld. Denn wenn mich einer tötet, dann töte ich mich selbst durch die Chemie. Zu fressen, doch die Schiffe Taschen kümmern so fast nicht. Wir sind die Sklaven und nicht würdig. Bei meinem Blick dieser Schlechter wirklich mit dem Schotzreiz. Und der Geiz befreit meinen kranken Geist. Es gibt so viele gute Dinge in der Welt, doch leider dreht sich viel zu oft nur ums verdammte Geld. Kontrolle und Macht, und es macht uns alle krank. Viren und Strahlung, keine Frage ob, sondern wann. Wann erwischt es den Nächsten, wann bin ich an der Reihe? Wahrscheinlich bald, doch solange tanze ich weiter aus der Reihe und fighte weiter gegen das innere Biest, das nur darauf wartet, dass ich die Gun gegen euch richte und schieße.